im Gimmick, macht sehr schön. Halt komplett mit viel Frucht, schmeckt so lang, riecht auch gut. Im Doppelpack ist essentiell. Gleitet sanft, löst den Krampf. Seidenglanz ist extra frisch, ich liebe es. Du bist es dir wert, du hast es verdient. Da läuft nichts verkehrt, wirst du gut bedient. Und hast du kein Geld, dann kannst du es pumpen. Kauf dir mal was. Schön, geschmeidig rein, ist Männer sanft, lutscht sich leicht, macht Falten weg. Du hast es verdient, da läuft nichts verkehrt, wirst du gut bedient. Und hast du kein Geld, dann kannst du es pumpen. Kauf dir mal was, oh, kauf dir mal was. Trägt sich leicht, rostet nicht, verhaftet toll, Lutschgenuss. Schont den Darm, ist weich im Biss, robust im Schritt, ist alltagstreu. Ist es dir wert?